from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 2. Vielen, vielen Dank für die überwältigende Resonanz zu unserem ersten Podcast. Über 100 Likes auf Facebook haben wir von euch gekriegt und über 120 Leute haben sich das Ding angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir heute, wie versprochen, mit der Atlantic Division weitermachen, würden wir vielleicht kurz was zur Technik sagen. Einige Leute von euch haben uns gefragt, ob das Ding auch als Download auf der Webseite verfügbar ist. Das ist es mittlerweile. Und wenn ihr das Ding online über eure Smartphones hören wollt, könnt ihr euch die Mixcloud-App runterladen. Da müsst ihr einfach nach From Downtown suchen und dann könnt ihr das Ding da streamen. Soweit erstmal von der Technik. Ich glaube, das war's, oder? Ja, wie gesagt, auch von mir nochmal vielen Dank. Wir haben uns richtig gefreut, so viele gute Resonanz bekommen zu haben. Haben auch richtig Bock auf die zweite Folge. Ihr werdet bestimmt auch hören, dass wir ein bisschen entspannter sind, ein bisschen lockerer. Und ja, viel Spaß beim Preview. Ich denke, wir legen dann auch direkt mal los mit den Boston Celtics. Letztes Jahr 25 Spiele nur gewonnen, 57 Niederlagen. 12. Platz im Osten, weit fernab von den Playoffs abgeschlagen. Ja. Spielerisch auch recht mau, was die Celtics da gemacht haben, meiner Ansicht nach. Rondo hat natürlich nur 30 Spiele gespielt wegen Verletzungen, hat danach auch nur schwerlich wieder reingefunden. 40,3% Wurfquote, das ist nicht unbedingt, was wir von ihm gewohnt waren. Hat aber natürlich auch mit anderen Teamspielern zu tun gehabt. Die jungen Spieler, Salinger, Bradley oder vielleicht sogar auch Green, waren meiner Ansicht nach mit ihren Rollen ziemlich überfordert. Das hat man auch gesehen. Die mussten zu viel tun, zu viel scoren. Ja, zu viel Verantwortung. Genau, die Quoten waren recht schwach. Und Jared Wallace ist auch jetzt offiziell vermisst bei der Polizei gemeldet, hat nur 5 Punkte und 4 Rebounds geaveraged. Also ich glaube, dessen Karriere ist jetzt offiziell dem Ende zugeneigt. Trotz gefühlter 40 Millionen im Jahr, die er immer noch verdient. Genau, mal sehen, ob sie ihn noch als Trade-Masse irgendwie wegbekommen dieses Jahr. Ich denke, das ist eines der großen Ziele von Danny Ainge. Ja, die Offseason mache ich vielleicht auch direkt nochmal weiter. Man hat gesehen mit dem Draft, dass sie Marcus Smart gedraftet haben, Point Guard, dass die Zeichen auf Rebuild stehen jetzt komplett. War wohl bestimmt auch ein Zeichen an Rondo, dass er sich überlegen sollte, als verdienter Spieler eventuell 100%. Sich nach einem neuen Heim zu suchen. Er ist allerdings nicht unbedingt ein williger Trade-Chip, aber ich glaube, da kommst du nachher noch drauf genau. zu sprechen. Genau. Ja, sie haben noch einen Trade gemacht, den nenne ich vielleicht jetzt noch, bevor du wahrscheinlich mit dem Ausblick weitermachst. Sie haben meiner Ansicht nach einen sehr cleveren Trade mit Cleveland und Brooklyn, einen Three-Team-Trade eingefädelt, wo sie Tyler Zeller bekommen haben, Marcus Thornton und einen First-Rounder. Nur für Chris Humphries und einen Second-Rounder. Wie Bill Simmons von Grantland sagen würde, that's 250 on a dollar. Also ich denke, da hat Danny Ainge gute Arbeit geleistet. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also der gerade der Pick von Brooklyn, James Young, wird von vielen Experten schon relativ hoch gehandelt. Small Forward kann aber vielleicht auch die 2 spielen. Insofern für das, was darüber kam, auch Tyler Zeller als junger Typ. Auf jeden Fall Boston der klare Gewinner des Trades, aber ja, kommen wir vielleicht nochmal später zu. Ich glaube, Boston ging es auch mehr darum, ein bisschen Kohle loszuwerden, aber ja, für Boston auf jeden Fall super, ein paar junge neue Leute gekriegt und das ist genau das Konzept, was die fahren wollen. Insofern, wie du schon gesagt hast, ich würde mal vielleicht mit dieser Rondo-Frage weitermachen. Yannick hatte zum Beispiel über Facebook auch gefragt, was mit Rondo ist, wie die mit diesem ganzen Trade-Hickhack umgehen, beziehungsweise mit den Gerüchten. Also es ist so, dass Rondo im nächsten Sommer unrestricted Free Agent werden kann. Heißt also, er kann sich einen neuen Verein aussuchen, ist vertraglich nicht mehr gebunden. Das heißt aber auch, dass Boston zugucken muss, dass sie jetzt bis zur Trade-Deadline im Februar eigentlich noch was für ihn zurückbekommen. Damit sie nicht für lau bekommen. Ganz genau, weil so einen verdienten Spieler gibst du eigentlich nicht ab, ohne irgendwas in Return dafür zu bekommen. Ich habe mir so ein bisschen unter der Woche die Frage gestellt, wenn sie ihn traden würden, wer das denn sein sollte. Ich meine, Rondo ist mittlerweile 29 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass er unabhängig jetzt von Boston auf eine andere Station Bock hätte, wo es um Rebuild geht. Dafür ist er in seiner Prime und dafür hat er nicht mehr allzu viel Zeit, um noch einen Titel zu gewinnen nach der Garnett und Pierce-Ära. Insofern muss er eigentlich zu einem Contender wechseln und hat es ja auch schon mal angedeutet, als die Sacramento-Gerüchte aufkamen, ob das nicht ein potenzieller Verein für ihn sein könnte, hat er sofort gesagt, nee, wenn ihr mich dahin traden würdet, dann resign ich da nicht. Insofern hat Sacramento nichts von so einem Trade. Dann habe ich mir die anderen mal angeguckt. Wenn wir jetzt mal nur von den Contendern im Osten und Westen ausgehen, Chicago, Cleveland, San Antonio, OKC, die Clippers, Warriors und die Wizards, alle haben einen Star-Point Guard. Ja. Insofern ist nicht unbedingt Gebrauch für Rondo, beziehungsweise keins von den Teams wird sagen, okay, wir geben eins unserer wertvollen Assets ab, um noch einen zu bekommen. Und dann gibt's so ein paar Sleeper-Teams, nenne ich sie mal, die mit Sicherheit Verwendung für einen guten Point Guard hätten. Das ist zum Beispiel Houston. Ich glaube, es würde ziemlich viel Spaß machen, Rondo dabei zuzugucken, wie er James Harden und Dwight Howard die Bälle auflegt. Jetzt ist aber das Problem, dass Houston, und da kommen wir dann in einer der anderen Previews nochmal zu, die Offseason mehr oder weniger verkackt hat. Mir fehlen die Assets. Ja, genau. Keine Trademaster. Lin und Ashik haben sie abgegeben. Das war ja eigentlich das Ziel, da mit einem dicken Fisch zu landen. Insofern, an Boston's Stelle würde ich mir das gut überlegen, ob ich einen, ich meine, wen haben sie noch? Patrick Beverley, ja. Ariza könnte man direkt traden, nachdem man ihn gesigned hat. Ganz genau. Aber das reicht halt nicht für das Konzept, ne? Ja. Insofern, was Boston fährt. Guckst du dir Dallas an, haben gerade eine relativ starke Offseason hingelegt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt direkt wieder anfangen würden, ihr Team auseinanderzureißen, was sie sich jetzt gerade zusammengestellt haben. Insofern müsste Dallas auf die Free Agency warten. Meiner Meinung nach ist es dann aber zu spät, um Rondo zu landen, weil der mit Sicherheit irgendwie unter der Saison weggehen wird. Ja. Sacramento habe ich gerade schon gesagt, die hätten wahrscheinlich die Assets, die für Boston interessant wären, aber da würde Rondo nicht resignen. Die Knicks waren auch immer wieder in Gerüchte verstrickt um Rondo. Werden sie mit Sicherheit auch weiterhin bleiben. Das geht schon seit ein, zwei Jahren so. Problem für mich, A, als Knicks-Fan und B, wenn man sich die Taktik des Vereins unter Phil Jackson jetzt anguckt, ist die Triangle. Ich glaube, da ist Rondo einfach nicht zu gebrauchen. Du brauchst in der Triangle einen Point Guard, der stark von außen schießen kann, was Rondo mit seinen knapp 30% nicht kann. Der nicht unbedingt den Ball braucht, also Rondo ist halt sehr balldominant. Da hast du mit Calderon eigentlich den Prototypen für die Triangle, der ein bisschen abseits des Balles spielt, Catch and Shoot, viel um den Ball, Blocks nimmt. Ja, genau. Und ja, ich denke halt, wenn man sich die vergangenen Triangle-Teams mal anguckt, ob es damals Chicago unter MJ war oder die Lakers mit Kobe und Shaq, die Teams brauchten nie einen starken Point Guard oder einen Star Point Guard, sondern das System ist halt so ausgelegt, dass jeder gefährlich werden kann, wie du gerade sagst, Catch-and-Shoot-Möglichkeiten. Insofern hoffe ich nicht, dass die Knicks Assets dafür abgeben, Rondo zu kriegen. Ich glaube, der passt nicht ins System. Und wenn man das mal alles zusammennimmt, dann wird's halt echt eng. Also ich komme gleich in meiner Wette mal dazu, was ich denke, was mit Rondo passiert. Aber ich glaube, wenn er davon überzeugt ist, bei einem Contender zu spielen, dann glaube ich, dass sich entweder bei dem Contender einiges ändern müsste oder er müsste sich einen aussuchen, der keinen Star-Point Guard hat. Und ich habe gerade mal kurz durchgezählt, es gibt halt keinen. Ja, also ich meine, ich find's sehr spannend und es wird sicherlich eine der Stories der frühen Saison sein, zu gucken, wo Rondo dann letztendlich landet. Ich kann eigentlich nochmal einen Hut in den Ring werfen, ist zwar kein Contender, beziehungsweise weit davon entfernt, aber Detroit hat mit Monroe jemand, den Boston nehmen würde, hat in Jennings einen Point Guard, mit dem sie nicht so zufrieden sind, haben auch einige Assets, auch von jungen Spielern. Man weiß, dass Jay Smooth und Rondo ziemlich dicke sind, haben mit Stan Van Gundy einen neuen Coach, also es könnte was gehen. Ja, könnte man mal schauen. Ich habe auch dran gedacht, nur das ist halt das Ding, was ich so am Anfang gesagt habe. Ich glaube, Rondo wird da nicht resignen. Er wäre da mehr oder weniger mit in diesem Rebuilding unter Stan Van Gundy, was wir ja letzte Woche besprochen haben, irgendwie involviert. Andrew Drummond, sicher Riesenpotenzial zum Beispiel, aber das dauert mit Sicherheit noch 2, 3, 4 Jahre, bis die Jungs ganz oben kratzen. Und dann ist der Junge 34. Ja. Ne? Na gut, also vielleicht bevor wir die Tipps machen, weil das passt eigentlich jetzt ganz gut dazu. Ihr fragt euch vielleicht oder manche von euch fragen euch, hey, zieht euch doch mal die Highlights rein vom Rondo. Haben die einen an der Kappe, dass die so einen loswerden wollen? Ich meine, macht ja wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Wahnsinnig spielintelligenter Spieler. Daraufhin habe ich mir nämlich mal angeguckt, was sie sich so an neuem Spielematerial geguckt haben. Insofern nehme ich jetzt ein bisschen meinen Player to Watch so mal vorweg. Ist nämlich Marcus Smart, der Rookie, den sie gedraftet haben. Wahnsinniges Talent, passt genau in die Mentalität dieser Blue-Color-City Boston, der Melting Pot. harter Arbeiter, wahnsinnig athletisch, geht zum Ring wie eine Kanone, kann sehr, sehr gute Defense spielen, hat anders als Rondo sogar einen Schuss. Sicherlich gibt es da noch einige Probleme, wie anderen Rookies auch, verteilt den Ball ein bisschen zu nachlässig, wird sicherlich noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, die Transition zu bekommen. Interessant wird zu sehen, ob er so ein gutes Post-Up-Spiel haben wird, wie im College, da war vielen Spielern überlegen. Ich sehe ein bisschen so wie Kyle Lowry, dass er mit seinem dicken Hintern durchaus sich ein bisschen Platz verschaffen kann in der Zone. Das wird sehr spannend, wie auch Stevens, der ja durchaus sehr, sehr innovativ ist, was seine Spielzüge betrifft, aus dem College noch kommt, ihn benutzen wird. Und ich glaube einfach, da wird viele Punkte, du wirst ja nachher noch auf Avery Bradley zu sprechen kommen, viele Punkte durch Passbreaks machen. Die Jungs werden sehr diebisch nach dem Ball gieren in der Defense. Also ich glaube, das wird ein sehr schnelles Team und der wird seine Punkte machen. Glaube ich auch. Man hat das auch schon ein bisschen in der Summer League gesehen, ne? Granaten Summer League gespielt, unheimlich heiß, flitzt jedem Ball hinterher, spielt Defense wie ein Pitbull. Ich glaube auch, dass die, und da wäre ich dann bei meinem Player to Watch, dass die auf diesen Backcourt so ein bisschen bauen sollten. Marcus Smart zum einen, wie Phil gerade gesagt hat. Ich glaube aber auch Avery Bradley. Sie haben ihm jetzt gerade einen neuen Vertrag gegeben. Also ist er Teil ihrer Zukunft. Ich glaube, die beiden im Backcourt, allein was die Defense um den Key oben angeht, könnte ein wahnsinnig gefährliches Duo sein und dann unheimlich schnell, unheimlich athletisch. Was ich mir noch angeguckt habe, sind die Team-Stats der Boston Celtics, wo du gerade schon drauf eingegangen bist, so ein bisschen aufpassen, wie man mit dem Ball umgeht. Letztes Jahr drittschlechtestes Team, was die Turnover angeht. Ich glaube, wenn du jetzt Marcus Smart direkt durch Rondo ersetzt, kann das vielleicht nochmal ein bisschen schlimmer werden. Aber gut, ich meine, das ist der Rebuilding-Modus, darum geht's, dass man die Jungs ein bisschen ausbildet. Und ja, wie gesagt, Avery Bradley, mein Player to watch diese Saison, neuen Vertrag gekriegt, muss jetzt ein bisschen zeigen, dass er den wert ist. Ich glaube, vom Potenzial ist er den wert. Letztes Jahr schon 15 Punkte, 4 Rebounds aufgelegt. Ich glaube, das kann noch ein bisschen stärker werden, je nachdem, wie viel Verantwortung die ihm geben. Ja, und die Defense steht halt nicht im Statsheet, ne? Also jedenfalls nicht im herkömmlichen. Also da ist er jetzt schon absolute NBA-Klasse, was die Perimeter-Defense betrifft. Kann Point Guards decken, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist sicherlich ein sehr, sehr feines Stück Defense, was die Celtics sich da angeeignet. Ja, ich glaube auch, also gerade diese Saison kann so ein bisschen der Reifeprozess für ihn beginnen, so ein richtig guter Two-Way-Player zu werden. Deshalb, wie viel Siege? Ich glaube, so viel zum Vorher ändert sich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass dieses ganze Hickhack um Rondo, wenn sich das jetzt im Worst Case noch bis Februar zieht, bringt auch immer so ein bisschen Unruhe ins Team. Ich glaube, die Jungs müssen sich erstmal entwickeln. Ich habe es ein kleines bisschen besser stehen, weil ich glaube auch so, andere Jungs, auf die wir jetzt nicht zu sprechen kamen, Olynyk, Salinger und so, die können sich alle auch noch ein bisschen entwickeln. Ich habe so bei 28-54 stehen. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe 2 Siege mehr als die Vorsaison, 27-55. Ich glaube, wir haben jetzt auch recht viel analysiert. Der Rebuild geht weiter. Mal schauen, wie es passt. Was ist deine Wette? Meine Wette? Ich habe es gerade angedeutet, ist der Trade von Rondo. Ich sage, Rondo wird vor Februar zu OKC getradet für Reggie Jackson, Picks und eventuell den auslaufenden Vertrag von Kendrick Perkins. Westbrook geht auf die 2 und ich glaube, das wäre eins der tödlichsten Offensivtrios, wenn Rondo in Zukunft Westbrook und Kevin Durant mit Pässen beliefert. Und ich glaube, das wäre ein richtiges Zeichen von OKC, zu schielen auf den Sommer 2016, dass man es will, dass man richtig angreifen will, auch den letzten Schritt zu tun und wie gesagt im Hinblick auf den Sommer 2016 Durant zu rein. Ja, finde ich spannend. Also ich vielleicht nochmal für euch, die Hörer, die bei der ersten Folge noch nicht dabei waren, schön, dass ihr eingeschaltet habt, erstmal unsere Wette. Was ist das? Wir schlagen uns gegenseitig eine Wette vor, machen uns ein bisschen schmackhaft zu jedem Team und es geht also in alter Düsseldorfer Tradition um ein Altbier jeweils und wir werden euch dann auf dem Laufenden halten, online auf der Homepage, wie die Wetten letztlich ausgegangen sind und wer besoffen, ohne was zu bezahlen, nach Hause talken darf. Also ich nehme die Wette an, ich finde es nämlich sehr spannend, ich weiß nicht genau, ob das passt. Bis auf den letzten Pfennig habe ich es auch nicht ausgerechnet, aber ja, gucken wir mal, ich glaube, das könnte eine Option sein. Ja, cool. Also meine ist auch mit Rondo, ich sag ein bisschen simpler, Rondo averaged mehr Assists und Steals als Punkte. Hat er zweimal in seiner Karriere schon gemacht. Da hat er ungefähr 10 Punkte, 10,7 und 11 Assists geliefert oder so. Oder sagen wir 10 Assists, 2 Steals, weniger als 12 Punkte. Ich glaube, so viele Punkte macht Boston nicht. Wo auch immer er dann noch hingeht, da werden seine Spielmacherqualitäten wichtiger. Die Wette ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß. Ich glaube tatsächlich, dass es relativ wahrscheinlich ist. Du hast ja gerade auch schon gesagt, er hat schon zweimal gemacht. Insofern würde ich die Wette nicht annehmen. Alles klar. Gut. Gehen wir zum zweiten Team. Brooklyn? Yes. Ich fange kurz an mit dem, was sich in der Offseason getan hat, beziehungsweise Rückblick auf die letzte Saison. 44-38, in die Playoffs gekommen, Toronto in 7 Spielen geschlagen. In der Offseason hat sich vor allem, als muss man als erstes nennen, das Coaching geändert. Jason Kidd ist rüber nach Minnesota gegangen. Nicht zuletzt deswegen, weil er ein bisschen den Owner von Brooklyn verärgert hat. Er wollte so die Stan Van Gundy-Rolle in Brooklyn haben. Der Owner bisschen gesagt, zu früh. Ja, genau. Bisschen zu früh nach seinem ersten richtigen Coaching-Jahr hat der Owner verständlicherweise gesagt, nee Junge, das Ding bleibt in meiner Hand. Insofern Kidd beleidigt abgezogen, ist nach Minnesota gegangen. Für mich einen Riesenersatz gefunden mit Milwaukee. Riesenersatz gefunden mit Lionel Hollins. Kennen wir noch aus Memphis-Zeiten, hat jetzt eine kleine Pause gehabt. Für mich ein absolut riesiger Stratege. Ich bin gespannt, was er aus den Jungs in Brooklyn macht. Vielleicht noch zu den Trades. Wen haben sie dazu bekommen? Wen haben sie abgegeben? Sean Livingston haben sie abgegeben. Letztes Jahr gerade durch die Verletzung von Deron Williams ein absolut wertvoller Ersatz gewesen auf der 1. Paul Pierce haben sie abgegeben nach Washington. Marcus Thornton hatten wir gerade schon mal erwähnt, haben sie abgegeben. Und Andrew Blatch, da ist immer noch nicht richtig klar, was mit dem Jungen ist. Immer noch Free Agent? Ja, also ich weiß auch nicht. Ich habe ihn nicht gefunden im Kader. Ich glaube, dass er nicht resigned worden ist einfach. Also es gab ja letztes Jahr schon mal eine Zeit, wo er einfach nach Hause geschickt worden ist, weil er nicht fit war. Dann wurde ihm gesagt, komm erst wieder, wenn du wieder NBA-fähig bist. Das ist ein bisschen sonderbar. Sie bräuchten ihn auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Vor allem letztes Jahr hat er ein paar gute Spiele gemacht. Und da gehe ich gleich drauf ein, wenn man sich die Gesundheit mal anguckt, gerade von den Big Men bei Brooklyn, da kannst du schon einen gebrauchen, der ein bisschen scoren kann. Ne? Ja. Jared Jack, vielleicht der Vollständigkeit halber, haben sie noch bekommen in dem Cleveland-Trade. Insofern, der wird wahrscheinlich dann der Ersatz für Sean Livingston. Ob er das gleichwertig ersetzen kann, gucken wir mal. Vielleicht ganz kurz von mir. Wie sehe ich die Offseason beziehungsweise ein bisschen den Ausblick für Brooklyn? Für mich hängt im Prinzip alles daran, ob die Jungs gesund bleiben können oder nicht. Deron Williams hat immer wieder Probleme mit seinen Knöcheln. X Spiele gefehlt letztes Jahr. Brook Lopez, wenn man so will, ist neu dabei im Team, weil er letzte Saison fast gar nicht gespielt hat. Ist auch nicht mehr rechtzeitig zu den Playoffs fit geworden. Gerade die beiden Jungs müssen erstmal zeigen, dass sie 5 Spiele in Folge gerade auslaufen müssen, bevor ich da mit meinen Predictions auf irgendeinen Bandwagon springen würde. Garnett ist alt wie Brot. Bei alt wie Brot. Du kannst keine Zeitung mehr drunter legen, wenn der Junge springt. Insofern, von dem können sie nicht mehr viel erwarten. Plumlee, okay, gerade bei der FIBA-Weltmeisterschaft eine kleine Rolle gespielt. Vielleicht kann er ein bisschen Schwung mitnehmen. Handtücher wedeln. Ein bisschen Wasser bringen. Aber alles in allem glaube ich, dass Hollins die größte Aufgabe darin hat, die Jungs irgendwie in Watte zu packen, in Knallfolie einzurollen, damit denen nichts mehr passiert. Wenn das annähernd so wird wie letzte Saison, dann sehe ich schwarz, ehrlich gesagt. Ja, da sollte er auf jeden Fall bei den Füßen von Brook Lopez anfangen. Am besten sollte er irgendwie Räder dran machen oder so, weil die brechen immer ziemlich schnell. Wir machen uns nicht lustig. Der Junge ist ein toller Offensivspieler, wahrscheinlich sogar der beste Offensivcenter der ganzen Liga. Holt zwar ungefähr auch nur 2,5 Rebounds pro Spiel, aber hat sogar seine Defense verbessert. Mit ihm steht und fällt die Saison, denke ich. Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Ein großes Problem hast du angesprochen, die Gesundheit. Das zweite große Problem, wenn auch der Owner von den Nets das nicht ganz so sieht, ist die Finanzlage. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind die Brooklyn Nets ungefähr alle überbezahlt, mit dicken Verträgen ausgestattet. Und um euch das ein bisschen zu verdeutlichen und auch ein bisschen die Hörer abzuholen von unter euch, die nicht ganz so häufig NBA gucken oder länger nicht mehr gemacht haben. Es gibt ein Salary Cap, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Das ist eine Summe, die die Vereine ausgeben dürfen an Gehältern jedes Jahr. Der liegt im kommenden Jahr bei 63 Millionen. Alles, was da drüber geht, da gibt es dann Implikationen, was die Möglichkeit betrifft, neue Free Agents unter Vertrag zu nehmen oder ähnliches. Alles ein bisschen komplizierter, können wir bei Gelegenheit nochmal machen, dass ihr das schon mal wisst. Es gibt aber auch ein Threshold, wie die Amis sagen, wo die sogenannte Luxury Tax anfängt. Der liegt bei 76,8 Millionen Dollar nächstes Jahr und das ist für die Netze interessant, weil sobald du diese Summe überschreitest an Gehältern, musst du für jeden Dollar, den du mehr bezahlst an Gehältern, mindestens 1,5 Dollar Luxussteuer in die Liga zahlen. Das wird dann gestaffelt, je mehr du bezahlst, desto mehr Luxussteuer musst du auch zahlen. Letztendlich hat dann Brooklyn letztes Jahr über 90 Millionen an Luxussteuer bezahlt. Also im Prinzip, der Owner von Brooklyn hat letztes Jahr gesagt, gut, ist mir scheißegal, ich habe so viel Kohle, mich interessiert dieser Luxury Tax nicht. Hat aber natürlich Auswirkungen auf das, was sie in den nächsten Jahren machen können. Genau. Ne? Das vielleicht als kleiner Exkurs. Wird man sehen. Watch. Player to Watch ist bei mir Brook Lopez, wie ich bei ja eben auch schon erwähnt habe. möchtest du anfangen? Du hast es gerade eigentlich so ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube, mein Player to Watch ist Brook Lopez, weil ich ihn für den talentiertesten Offensivcenter in der Liga halte. Klar, seine Gesundheit steht im Vordergrund. Ob das dieses Jahr was wird, ist ein bisschen fraglich. Er muss unbedingt was tun. Wir haben gerade drüber gesprochen, dass die bei den Big Men echt entweder alte Jungs haben oder mit Bledsch Leute haben, die sie noch nicht wieder resigned haben. 8,8 offensive Rebounds pro Spiel. Letztes Jahr in Brooklyn Top 3 schlechteste Teams der Liga. Lopez ist nicht dafür bekannt, dass er gut rebounden kann. Das sollte er ändern, wenn er gesund ist. Deswegen glaube ich, ja, wie gesagt, du hast es vorweggenommen, die Saison steht und fällt damit, wie er sich zeigt. Ja, brauche ich ehrlich gesagt nichts mehr hinzuzufügen. Meine Wette, was sie wohl können, die Nets, ist ballern, schießen. Haben einige Jungs, die das schon jahrelang machen und auch Antetokounmpo zum Beispiel, jemand, der das jahrelang in Europa gemacht hat und jetzt auch ganz gerne in der NBA macht, mit erfolgreichen Werten. Meine Wette ist also, dass sowohl Joe Johnson, Dan Williams und Mirza Teletovic alle über die Saison weg über 40% von der Dreierlinie ballern. Boah. Letztes Jahr war es, glaube ich, nur Teletovic mit genau 40. Nehme ich an. Alles klar. Aber die Jungs können es. Ich möchte das zuschwören. Sag noch kurz, der Vollständigkeit halber, deine Prediction? Ach ja, danke, dass du mich erinnerst. 47-35 wird um 3 Spiele erhöht werden, weil ich hoffe, dass sie weniger Verletzungspech haben. Ich sage, sie haben ein bisschen mehr Verletzungspech. Ich glaube nicht daran, dass die Jungs tatsächlich alle fit bleiben können. Deswegen habe ich sie bei 42 Siegen. Okay. Bisschen schlechter als im letzten Jahr für die Playoffs, da kommen wir wahrscheinlich hinter dem Recap nochmal drauf, wird es dann trotzdem reichen. Ja, cool. Meine Wette, die ich dir anbiete, vielleicht habt ihr das gehört, in diesem Jahr ist das All-Star, oder für die nächste Saison ist das All-Star-Game in New York, und ich sage, Brooklyn wird keinen einzigen All-Star beim Heimspiel in New York stellen, heißt kein Joe Johnson, kein Darren Williams, kein Brook Lopez, kein Kevin Garnett. Da müsste ich jetzt schnell mal gucken, wer alles auf der 2 so im Osten spielt. Also DeRozan war letztes Jahr dabei, der wird bestimmt jetzt dieses Jahr nicht schlechter werden. Die Leute lieben Wade. Ja, also dann doch lieber, ich bin ein bisschen Basketball-Purist, ich würde lieber Johnson sehen und deshalb mache ich das mit. Oder vielleicht Brook Lopez, weil, naja, mal sehen. Gucken wir mal. Aber ich nimm's dann. Sehr gut. Alles klar. Nächstes Team. Kommen wir zu deinen geliebten... Next Tape! Meine geliebten New York Knicks. Letztes Jahr absolute Katastrophe. Viele schlaflose Nächte, 1000-mal fast in den Fernseher oder Laptop gebissen. Wirklich nicht schön anzuschauen. Die Playoffs mit Recht verpasst, obwohl es am Ende noch ziemlich knapp war. 37-45. Einiges hat sich getan, eigentlich schon am Ende der letzten Saison. Mit der Verpflichtung von Phil Jackson als neuer Präsident, sodass Dolan, der Owner, der dafür zuständig ist, dass wir in den letzten Jahren mehr schlecht als recht durch die Liga gekräuselt sind, sich ein bisschen zurückhalten muss oder versprochen hat, sich zurückzuhalten. Ganz kurz vielleicht mal eben auf die Sachen, die so passiert sind. Der größte Trade, den es eigentlich gab, war, dass Tyson Chandler zurück mit Ray Felton nach Dallas geschickt worden ist. Die Knicks haben dafür Shane Larkin bekommen, Jose Calderon, Sam Dellenberg und einen Zweitrunden-Pick, der schlussendlich darin resultiert ist, dass sie Klee Anthony Early gedraftet haben. Ist der Name? Klee Anthony Early. Ja, einige sagen, dass es vielleicht der Steal in der zweiten Runde geworden ist, weil viele ihn schon in der ersten Draftrunde gesehen haben. Müssen wir mal abwarten. Kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Bei der Summer League habe ich nochmal 5 Minuten hier gesehen, 5 Minuten da. Gucken wir mal, wie viel Rolle er überhaupt spielt. Dann so ein paar Minor Trades, die Quincy Acey haben sie noch bekommen, Jeremy Tyler haben sie abgegeben. Und am wichtigsten vielleicht für mich, Mike Woodson nicht mehr da. Woody eingetauscht gegen Derek Fisher. War der traurig dreinblickendste Coach der ganzen Liga. Ich glaube, ich habe dir letztes Jahr ungefähr 20 Screenshots geschickt von unter anderem Spielen. Genau. Mit seinem Homer Simpson war. Genau. Ja, Derek Fisher, Rookie-Coach, aber mit Sicherheit in Teilen erstmal eine Marionette von Phil Jackson. Natürlich hat er ihn gewählt, weil er sich mit der Triangle Offense aus Lakers Zeiten auskennt. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe so ein bisschen, dass Phil hinter den Kulissen die Strippen zieht und ja, in Phil we trust. Ja, neuer Assistant Coach Kurt Rambis, alter Bekannter bei den Lakers, genau. Damals Showtime Laker, auch Triangle gespielt. Ja. Hatte auch einige Head Coaching Jobs, ich glaube das letzte Mal in Mini, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ja, aber auf jeden Fall ein erfahrener Typ. Ja, ja, in der Offseason, Melo Resigning war glaube ich das dickste Thema. Melo hat seine Free Agency Tour durch die verschiedensten Städte der NBA absolviert, unter anderem Chicago war dran, Houston war dran, ihr habt das alles gelesen. Worauf ich als großer Melo-Fan gehen würde, ist die Frage, ob er diesen Max-Vertrag, den er ja bis auf 5 Millionen gekriegt hat, wert ist oder nicht, oder ob er damit die Knicks in ein weiteres Tal der Tränen geschubst hat. Von dem, was ich nachgelesen habe, ohne zu sagen zu wollen, dass ich es bis auf den letzten Dollar ausgerechnet habe, es wäre im Prinzip egal gewesen, ob Melo noch 2, 3, 4 Millionen weniger genommen hätte für das, was wir an Capspace nächstes Jahr haben, wenn dann Amari und Bagnani aus den Büchern kommen. Insofern, glaube ich, spielt das keine riesige Rolle. Er hätte schon ungefähr, weiß nicht, 15, 20 Millionen weniger nehmen müssen. Ich glaube, rein subjektive Meinung von mir, ein Spieler seines Kalibers muss keine 20 Millionen Paycut nehmen. Ein schöner Stat dafür, für die, die sagen, Melo ist kein Max-Vertrag wert. Der letzte Junge, der in der NBA in der Regular Season 27 und 8 geaveraged hat, war Shaq. Und ich glaube nicht, dass Shaq für 20 Millionen weniger gespielt hätte. Ja, das ist ein cooler Stat. Also ich glaube, klar, ne, Defense, also ein Two-Way-Player ist er mit Sicherheit nicht. Mal gucken, wie er sich so in der Team-Defense macht. Ich glaube aber in der Triangle, pure Scorer wie Kobe zum Beispiel haben da immer ganz gut ausgesehen. Ich glaube, wenn er in das System wirklich reinfindet, dann kann er gerade, was seine Field-Goal-Percentage angeht und so, nochmal ein bisschen zulegen. Ich glaube schon, dass das wert ist. Ich glaube, New York hat den richtigen Move gemacht. Ich als Fan sage, er hat den richtigen Move gemacht. Insofern bin ich damit ganz zufrieden. Ja, cool. Also, wo du echt cooler Stat auch mit Shaq. Wirklich wahnsinnig dominant offensiv in der Liga. Vielleicht kriege ich jetzt ein bisschen Hate dafür, aber man kann es vielleicht schon offensiv vergleichen mit dem jungen Bryant. Die Quoten sprechen auf jeden Fall für sich. Also 27 Point per Game. Quoten von 45% aus dem Feld, 40% von Downtown, 85% von der Linie. Ja, danach schon, allerdings nächstbester Scorer bei den Knicks, JR, mit 14,5 Punkten. Also ich meine, du hast eben erwähnt, ist er Max wert? Ich sag auf jeden Fall, weil man muss ihn nur richtig einsetzen. Melo hat sich zu Tode geackert letztes Jahr. Ein Wunder, dass er nicht mehr verletzt war. Vielleicht da auch noch ein paar Stats. Diese Advanced Stats lieben wir eigentlich auch. Usage Rate ist eine von den Sachen, wo man ein bisschen gucken kann, okay, wie viel werden die Spieler eingesetzt, wie viel Workload haben die wirklich vom Team, wie viel Spielanteil. Usage Rate unfassbar groß, 32,4% bei Melo letztes Jahr. Das heißt, dass er 32% aller Spielabschlüsse nimmt, wenn er auf dem Feld steht. Also aber leider Gottes auch, ne? Leider Gottes, ich meine, Woody Woodson hat letztes Jahr immer nur Isolation spielen lassen. Ja. Alle Teams wussten, was passiert. Insofern, Melo hat einfach den Ball zugeschmissen gekriegt, hier mach. Ich hoffe, dass mit der Usage Rate wird dieses Jahr ein bisschen runtergehen. Ja, muss. Triangle muss runtergehen. Aber da hat man mit Calderon jetzt auch jemand, der ein bisschen, glaube ich auch, was runternehmen kann. Also die Spieler sind auf jeden Fall, Spielmaterial ist definitiv da. Ein weiterer Indikator dafür, dass es eben nur Melo gab. Es gab nur 3 Spieler mit über 1,7 Assists. Einer davon war Melo mit 3, JR hat genau 3 und Prigioni, der alte Herr, hat 3,5. Es kommt gerade alles wieder hoch. Das muss anders werden nächstes Jahr. Mal schauen, bei den Predictions werden wir ja mal sehen, ob es anders wird. Fakt ist, auch mit Jason Smith, den haben wir jetzt ein bisschen übergangen. Stimmt, hab ich gerade vergessen. Guter Vierer, guter Ergänzungsspieler. Die Tiefe ist auf jeden Fall ein bisschen mehr da. Trotzdem, Verletzungen können das Team natürlich töten. Ja, und das Ding ist halt, du hast es gerade schon mal angesprochen, JR, der zweitbeste Scorer. Wenn er wieder den Clown macht dieses Jahr, dann wird es nix. Ich glaube oder ich hoffe, dass das Zen von Phil Jackson ihn so ein bisschen dazu bewegt, mal mit seinen doch Ende 20ern jetzt ein bisschen vernünftiger zu werden und nicht den Leuten versucht, die Schnürsenkel aufzumachen oder sonst irgendeinen Scheiß. Ja, zu dem Spielermaterial von letztem Jahr bei Amari weiß man nicht, im Moment sieht er gut aus in der Offseason, ob nicht am ersten Spieltag wieder die Knie reißen und dann hat sich das Thema auch wieder erledigt. Und Banyani würde ich ehrlich gesagt die ganze Saison im Mannschaftsbus einsperren, bis er dann tatsächlich in der Offseason irgendwo hingeht, wo ihn jemand haben will. Also es kann übrigens so sein, auch wenn wir bei Stats jetzt gerade sind, dass Banyani dieses Jahr mehr Geld oder mehr Millionen Dollar verdient als Punkte macht. Natürlich nicht total, sondern er verdient 11,5 Millionen, hat letztes Jahr 13 Points per Game gebracht. Mal sehen. Harter Schlag. Das war hart. Na gut. Dein Player to watch? Mein Player to watch. JR. Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, man sagt ihm jetzt seit wie viel, 10 Jahren nach, dass er ein Riesenpotenzial hat. Ich glaube, das ist die letzte Chance. Das ist so ein bisschen sein Contract Year, weil er seine Spieleroption im nächsten Jahr oder nach dem Sommer jetzt ziehen kann. Wenn er nochmal einen großen Vertrag irgendwo kriegen will, dann muss er dieses Jahr zeigen, dass er mindestens die Sixth-Man-Stats von vor 2 Jahren auflegen kann. Hat er auch so ein bisschen am Ende der letzten Saison gezeigt, ne? Dass er, da war er, glaube ich, wieder bei 18-4, vorher unterirdisch geschossen, weil er aus dem Sommer vielleicht noch von dieser Knie-OP kam. Aber ich glaube, das größte Ding ist einfach, kann er diese ganze Clown-Scheiße weglassen und wirklich zu einem soliden NBA-Player und vor allem zur zweiten Option in der Triangle werden. Ja, ich habe einen ähnlichen Spieler, beziehungsweise das ist ganz anders. Der liefert nicht so gute Stats, aber dafür die Intangibles, wie sie so schön heißen, Imam Shumpert. Shump per 36 Minuten letztes Jahr nur 9 Punkte, dafür fast 6 Rebounds, das ist sehr gut, aber Quoten von 33% von Downtown und 37% aus dem Feld. Da hat man gesehen, er wollte mehr machen, als er konnte, auch von der Verletzung wieder zurückgekehrt, klar. Ist auch in einem Contract hier, ne? Da spielen die Jungs immer ein bisschen besser, wenn es dann um die Knete geht. Er muss sich messen lassen an Jungs wie Avery Bradley, Jimmy Butler von Chicago, ganz genau, die meiner Ansicht nach ihm ein bisschen voraus sind jetzt momentan mit ihrer Entwicklung. Ich muss sagen, meiner Ansicht nach muss was bringen, sonst ist er ein bisschen overrated. Sehe ich ganz genauso. Er muss bringen. Den Vorteil, den er vielleicht hat, ist, dass er tatsächlich der einzige von den Guards ist aus New York, wenn wir mal den 100 Jahre alten Prigioni abziehen, der wirklich verteidigen kann. Insofern wird er mit Sicherheit seine Minuten bekommen, gerade wenn es gegen starke Point Guards geht, weil sie dann Shumpert auf die ansetzen. Aber er muss zeigen, gebe ich dir völlig recht. Meine Wette, kein Spieler holt über 8 Rebounds, kein Spieler holt über 6 Assists. Wow, gehe ich mit. Ich weiß nicht, ob Melo, ich hoffe nicht, dass Melo wieder 8 Rebounds holen muss, aber ich glaube, einer der großen Jungs, vielleicht Dellenbär, eventuell Jason Smith, je nachdem, wie viel er spielt. Cole Aldridge wird vielleicht nicht so viel spielen, müssen wir mal gucken. Aber bei den Assists, ich glaube, Calderon in der Triangle wird mit Sicherheit über 6 Assists haben. Hoffe ich zumindest. Letztes Jahr 5,8 bei Dallas oder so. Aber man muss da, ja, mal schauen. Meine Wette, die ich dir anbiete, ist, dass Calderon die beste 3-Point-Percentage der Liga hat nächstes Jahr. Da gehe ich also nicht mit. Vielleicht nur mal kurz, um das einzuordnen. Letztes Jahr war er Fünfter. Ja. Waren halt so Jungs wie Kyle Korver noch vor ihm. Ich rechne so ein bisschen damit, dass die Triangle genug freie Schüsse für ihn bereitstellt. Gucken wir mal, ob er sich so ein bisschen, ob er noch ein bisschen klettern kann in der Three-Point-Tabelle. Ja, ich glaube, da würde ich dir ein Altbier, also nicht schenken. Ich meine, ein Contest ist es schon, aber der Junge ist einfach ganz kleiner, der besten Shooter der Liga. Ja. Und sehr, sehr clever, weiß, wo er stehen muss. Ist mir ein bisschen heiß tatsächlich, obwohl sie hoch angesetzt ist, aber ich mag ihn sehr gern. Also ich nimm sie nicht. Okay. Die Prediction noch, der Vollständigkeit halber. Na ja. Mach du deine zuerst, die vielleicht ein bisschen mehr Realismus in sich hat. Danach kommt der Knicks-Fan und sagt deine. Ich habe sie tatsächlich nur 3 Spiele besser als letzte Saison. 40 Spiele, immer noch nicht over 500. 40-42. Boah, wäre das traurig. Ja, ich habe sie bei 46-36. Ich hoffe, da ist wirklich mehr der Wunsch, der Vater des Gedanken. Ich hoffe, dass die Triangle für mindestens 9 Siege mehr zuständig ist, als es das letzte Jahr war. Mit dem, was wir alle gerade gesagt haben, hoffe ich, dass für 46 Siege und bitte die Playoffs wieder reichen. Ja, mal schauen. Ne? Gut, wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir haben noch zwei Teams, Philly und die Raptors. Wir kommt jetzt alphabetisch Philly dran. Ich mach mal kurz den Recap für die letzte Saison. Ganz kurz. Tanking. U-Boot-Style. D-League. Ja. Das war der Recap. Absolut. Kommen wir zur Offseason. Richtig. Ja, was in der Offseason passiert? Sie haben im Prinzip einige NBA-ready Spieler, die wenigen, die sie hatten, auch abgegeben. Alan Anderson ist nicht mehr mit von der Partie. Sie haben, das muss man ihnen lassen, sehr clever gedraftet. Also sie wissen natürlich, was sie tun. Sie wollen weiter tanken. Sie wollen in 3-4 Jahren ein gutes Team haben. Sie haben mit Joel Embiid als dritten Pick einen sehr, sehr guten Big Man oder auf jeden Fall einen Big Man mit viel Talent gedraftet. Sind dann noch mit Orlando, sie hatten ja 2 First-Rounder recht früh, haben mit Orlando einen Trade gemacht, dass sie runtergetradet haben, Dario Saric geholt haben. Mhm. Ich bin ein Riesenfan, hat man jetzt auch gesehen bei der WM. Wahnsinniger Typ, spielt natürlich auch noch schön weiter in Europa, also hilft dabei, ohne zu spielen, mehr Spiele zu verlieren. Passt alles ins Konzept, haben Thaddeus Young auch weggetradet zum Mini für den First-Rounder, ich weiß nicht, wer da irgendwie bestochen worden ist, dass sie einen First-Rounder bekommen haben, so gut er auch ist, aber er ist meiner Ansicht nach bestenfalls eine vierte Option beim Contender. Ja, vielleicht haben sie sich von den Stats letztes Jahr blenden lassen. Ich meine, in dem Team auch schon letztes Jahr, wer sollte überhaupt Stats auflegen? Ne? Und letzter Punkt, mit Michael Carter-Williams haben sie ja einen jungen Spieler, der vielleicht auch ein bisschen Veteranen-Leadership gebrauchen könnte, deshalb haben sie direkt Eric Maynard gewaved, der das ihm geben könnte, damit der Junge weiterhin Gaga im Kopf ist. Also, ja, viel mehr habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ist halt schon ein D-League-Team mit einer NBA-Lizenz. Wer unter den ganzen Pfeifen ist dein Player to watch? Nerlens Noel, tatsächlich. Also, ich glaube, über Facebook haben wir auch schon mal gehört, dass er die Chance hat, eventuell Rookie of the Year zu werden. Letztes Jahr ja die ganze Saison verletzt. Auch komisch. Er hätte vielleicht schon ein bisschen spielen können. Ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, der war ab wann? Februar wieder fit? Ja. Ja, der saß da ein bisschen im Anzug, sah gut aus mit seinem Flat-Top, glaube ich, heißt das, die Frisur. Sehr cool. Ja, er ist ein bisschen zu schmal für einen Fünfer. Ich habe mir gestern noch mal ein bisschen die Draft-Express-Videos reingezogen. Wahnsinniges, natürliches Gefühl fürs Rebound, Ausblocken, Help-Defense, Timing. Shot-Blocking. Shot-Blocking, die Länge, Pick-and-Roll, Verteidigung im Angriff. Klar, nur abfrühstücken, was noch übrig im Kühlschrank liegt, mehr oder minder. Putbacks, Durchstecker, all diese ganzen Sachen. Also da wird man nicht viel erwarten können. Deshalb bin ich auch ein bisschen zweifelisch, was Rookie of the Year betrifft, weil er offensiv sehr, sehr roh ist. Noch limitierter. Klar, ein, zwei Moves, dann hast du dann ein gutes Paket. Mehr hat White Howard auch nicht. Ja, aber der hat halt dafür 400 Kilo mehr Muskeln. Das stimmt. Aber gut, ja, wie siehst du ihn? Möchte ich nicht alles wegnehmen? Ich habe genau das Gleiche. Ich habe auch Noel als Player to watch. Aus der Summer League wieder kann man noch nicht so viel sagen. Ich glaube, das Shotblocking, es werden so unendlich viele Leute zum Korb ziehen dieses Jahr bei Philadelphia. Insofern kann er sich da vielleicht beim einen oder anderen mal beweisen. Aber im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Für einen One-Two-Punch mit Michael Carter-Williams ist mir noch ein bisschen zu früh. Allein dadurch, dass in der letzten Saison Michael Carter-Williams machen konnte, was er will. Und das geht dieses Jahr genauso weiter. Da ist für mich ein bisschen die Frage, du hast gerade mal angesprochen mit der Leadership, ob man sich den Jungen nicht schon frühzeitig versaut in seiner ganzen Spielweise. 40% Field Goal Quote, 26% von Downtown, 70% Freiwurf Quote. Er macht was er will. Muss er auch machen, aber darf er auch. Also das ist, also ich meine, nochmal Team Stats: zweitniedrigste Field Goal Percentage der Liga, niedrigste 3-Point Percentage, zweitniedrigste Free Throw Percentage, meiste Turnover und ein Average Point Differential, also wie viel Punkte sie tendenziell jedes Spiel mehr verloren hat oder stärker verloren haben. 10,5 Punkte weniger als das gegnerische Team im Durchschnitt. Eine Klatsche nach der anderen. Ja. Dein Tipp für die Saison? Schlechteste Saison der Liga wurde auch mal bei Facebook angefragt. Ja, genau, ich wollte es gerade mit aufnehmen. Ich glaube, ESPN, ein User hatte uns darauf hingewiesen, ESPN hat gesagt, nicht mehr als 6 Siege. Das wäre wohl die schlechteste Saison. 9, glaube ich. 9? Ja, ich glaub, 9? Ja. Okay, 9, vielleicht, ja. Meine Prediction ist gleichzeitig meine Wette. Okay. Nicht mehr als 10. Ja, das ist krass. Also mein Tipp zur Vervollständigung, ich habe 12 und 70. Eine tolle Saison. Kauft euch Tickets für Philly. Alter, ich habe 10 und 72. Boah. Ja, ich nehme es an, weil ich 12 sage. Also wir gut, mal schauen. Als ob das einen Unterschied macht, wenn wir ehrlich sind. Also ich nehme es an, meine Wette ist ähnlich. Ich sag, die San Antonio Spurs gewinnen in ihren ersten 20 Partien mehr Spiele als Philly in der gesamten Saison. Geil, nehme ich. Granatenwette nehme ich auf jeden Fall an. Die Spurs. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum letzten Team switchen. Es gibt eine Besonderheit bei Philly, auf die du vielleicht noch mal ganz kurz eingehen wolltest. Ja. Wir haben gerade mal über den Salary Cap bei Brooklyn gesprochen. Philly ist das andere Extrem. Vielleicht sagst du kurz, warum? Ich habe ja vorhin ein bisschen Salary Cap Sachen besprochen. Es gibt einen Salary Floor sozusagen. Das ist mit der Spielerassoziation, damit die Jungs auch genug Geld bekommen, eine Vereinbarung, dass mindestens 90% des Salary Caps tatsächlich auch ausgegeben werden müssen für Spieler, also für die Spielergehälter. Dass diese 90% sind, glaube ich, dieses Jahr bei ungefähr 56 Millionen Dollar. Problem ist, auch mit Jason Richardson, der 7 Millionen verdient, hat bisher Philly nur 36 Millionen in garantierten Gehältern. Das sind also 20 Millionen, die noch fehlen. Es kann also sogar sein, dass Philly Strafe zahlen muss, weil sie zu schlechte Spieler im Kader haben. Unfassbar. Vielleicht noch das als, ja, als Anmerkung. Gut, kommen wir zu den Raptors. Willst du ein bisschen irgendwie die Recap machen von letzter Saison, oder? Ja, können wir machen. Also 48-34, gerade bei Brooklyn schon mal angesprochen, in der ersten Playoff-Runde war Schluss, in einer richtig guten 7-Spiele-Serie, durch einen Block von Paul Pierce am Ende. In der Offseason Lou Williams haben sie dazugekriegt aus Atlanta im Tausch mit John Salmons. Steve Novak haben sie abgegeben. Korrigier mich, wenn sonst viel passiert ist. Ich habe nicht viel gesehen, ehrlich gesagt. Nee, also mit Lowry verlängert, 4 Jahre, 48 Millionen. Genau. Vasquez, 2 Jahre, 13 Millionen. Patrick Peterson als Stretch 4, 3 Jahre, 18 Millionen. Der GM in Toronto, der ja auch, glaube ich, für einen First-Rounder sogar aus Denver geholt ist, Masai Ujiri, verbessert mich, wenn ich ihn das falsch ausgesprochen habe. Den ich nach wie vor liebe für seinen Fuck Brooklyn Shoutout, den er sich vor den ganzen Fans geleistet hat. Ja. Absolute Weltklasse. Vielleicht machen wir das mal als Video to watch oder Video der Woche. ja, der ist einfach clever. Also keiner der Spieler ist überbezahlt. Auch die Länge der Verträge genau richtig. Richtig getradet. Der Mann kennt sein Handwerk. Glaube ich auch. Rudy Gay abgegeben. Sehr gut. Tja. Wobei es mir bei dem Team so ein bisschen geht, in der kommenden Saison ist das Stichwort Konstanz. Ich glaube, sie haben sehr gut letzte Saison, du hast gesagt, sehr gut gewirtschaftet, gut gespielt, in die Playoffs gekommen. Die Userfrage kam, welchen Spieler seht ihr als Nummer 1 Option? Ich sehe DeMar DeRozan, der einzige All-Star aus dem letzten Jahr, jetzt Teil der FIBA World Cup Winner. Ich glaube, er kann sich schon zum Leader des Teams entwickeln. Kyle Lowry, muss man ein bisschen gucken, ihm wird immer so ein bisschen nachgesagt, wenn es gerade nicht um deinen Vertrag geht, dann lässt du dich hängen. Ja. Mal schauen, ob er die gute Leistung konservieren kann und mit in die nächste Saison nehmen kann. Und ich glaube, Valanciunas, den Jungen, den Charles Barkley nicht aussprechen kann, über Potenzial wird sich mit Sicherheit nochmal gut entwickeln. Also ich sehe der ganzen Sache eigentlich, auch wenn sie in der Division von den Knicks sind, ziemlich positiv entgegen, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Sehr gutes Konzept. Du hast gesagt, tiefer Kader. Sie haben auch noch jetzt mit dem Trade mit Atlanta Lucas Noriega bekommen. Ist ein Typ, der ungefähr so aussieht wie Sideshow Bob. Mit einem riesen Afro, hat noch in Europa gespielt letztes Jahr, war gestashed, First Runner von Atlanta letztes Jahr, sehr viel Potenzial. Die sind eigentlich auf jeder Position mindestens 2, manchmal sogar 3 Spieler tief besetzt. Also die zweite Runde in den Playoffs muss eigentlich drin sein. Ich warte viel von denen. Frage ist, wie viel Burger hat Lowry gegessen von den 48 Millionen? Ja, kann man sich ein paar kaufen? Bisschen der X-Faktor nach oben und nach unten. Ne? Genau. X-Faktor bei mir, Player to Watch, ist tatsächlich Jonas Valanciunas. Meine liegt auch. Ein bisschen unterm Radar letztes Jahr. Hat letztes Jahr nur 8,3 Field Goal Attempts pro Spiel abbekommen. Das muss sich eher Richtung 15 bewegen, auf jeden Fall, damit man wirklich sieht, dass der Spieler ist, der seine 17 und 10 machen kann. Und das kann er. Also man hat es jetzt auch bei der WM gesehen, er hat dann Masse zugewonnen. Ich war beeindruckt, doch auch von der physischen Präsenz von ihm. Und absolut fearless, ne? Wie er sich beinahe mit Boogie geprügelt hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Boogie macht das natürlich auch gern mit jedem, der würde das auch mit seinem Pitbull machen. Das stimmt. Checkt seinen Instagram-Account. ja, also gut, bringt sehr gute Defense, gewisse Toughness auch und ich bin gespannt. Ich mag den Jungen sehr. Meine Wette, die ich dir anbiete, wirst du wahrscheinlich nicht annehmen, weil ich weiß, dass du ein großer Valanciunas-Fan bist. Mir ist ehrlich gesagt zu Toronto nicht so viel eingefallen. Letztes Jahr 11,3 Punkte, 8,8 Rebounds. Ich sag Double-Double dieses Jahr. Ich glaube, das siehst du auch wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, da bin ich dabei. Ja, also die, hab ich mir gedacht. Die nehme ich nicht. Ich bin gespannt. Also ich habe ein bisschen eine waghalsige Wette. Oha. Wir haben über den Kader gesprochen, ist sehr breit, auch letzte Saison schon, dadurch, dass Rudy Gay weggegangen ist, sind die Punkte nicht alle zu, oder Würfe nicht alle zu DeMar DeRozan gegangen, sondern haben sich sehr breit verteilt. Vasquez spielt recht viel für einen Backup-Point Guard. Ich habe tatsächlich letzte Saison das gesehen, dass 5 Spieler zweistellig gepunktet haben. Mhm. Ich sag, dass es dieses Jahr 7 werden. Zum Vergleich, ich gebe dir gleich die Leute, die ich dir auch dazu sage. Die Spurs letztes Jahr, Prototyp der ausgeglichenen Mannschaft, hatten 6 letztes Jahr. Ja. Ich sag, DeRozan, Lowry, Valanciunas, Amir Johnson, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, toller Spieler, Ross, den ich nicht mag, Patterson und Vasquez. Nee, das alle, wird zu alle viel, die nehme ich an. Das wird zu viel. Okay. Das wird zu viel, die nehme ich an. Ja, Prediction fehlt noch kurz. Glaub, da sind wir relativ gleich auf, ne? Sag mal. 50 Siege dies Jahr. Nice, yes. Ne? 50-32. Ja, 50-32. Wird für den Division-Titel reichen, wird für die Playoffs reichen und in den Playoffs müsste es eigentlich mit dem Kader ein bisschen weitergehen. Das muss der Anspruch sein, ja. Ja. Damit sind wir durch mit den Teams. Ja, cool. Genau, ja. Wieder 45 Minuten. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar. Wir haben Bock drauf, die Sachen in den nächsten Pod mit reinzunehmen, die ihr uns mitteilt. Ja. Und ja. Vielleicht mich. Noch ganz kurz. Wir haben auf der Homepage das schon mal angekündigt. Wir haben einen Artikel online. Es soll auch ein bisschen Content geben, abseits der Pods. Gerade wenn ihr uns vermisst in der Zwischenzeit oder damit euch nicht langweilig wird. Erjan hat einen coolen Bericht geschrieben über das Thema Salary Cap, über GMs, über Gehälter. Wir haben es heute schon mal angerissen, könnt ihr euch noch reinziehen auf der Homepage. Wir haben auch ein Video online, gerade jetzt, wo der Film mit Dirk Nowitzki angelaufen ist, ein 40-Minuten-Interview mit Frank Buschmann dazu. Und ja, nächstes Mal geht's weiter mit der Southeast. Unter anderem gucken wir uns an, wie Wade und Bosch sich ohne LeBron bewegen werden. Ne? Wade bewegt sich sehr wenig nur noch. Wade bewegt sich sehr wenig, ob er sich überhaupt noch bewegen wird. Alles klar, gut, das war's. Yo, from downtown. Angehauen. Ciao.